Also hier ist der Edi und die Helga mit der Truckerstunde, Volksmusik, Country und mehr für Deppen, Debile und AfD-Wähler. Willkommen! Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Die Stimme von Helga, wer hätte es nicht erkannt? Ja, dies ist Lucky und Fred, der fröhliche Podcast für Menschen mit Mutationshintergrund. Ohren. Sag ich doch, ja. Und die Sommerpause ist vorbei. Wir haben uns ein bisschen Pause gegönnt, waren in der Sommerfrische. Wo warst du? Zu Hause. Ich war in Helsinki und in Irland, in Kerry. Kannst du empfehlen. Beides, ja. Und du? Ich war noch gar nicht. Ich fahre im Herbst. Also jetzt. Was redest du denn von Sommerfrische? Ich saß im Planschbecken mit einem riesigen Plastikdelfin. Es ist aber ja zum Glück nicht so viel passiert in der Zwischenzeit. Also ich glaube, es hat knapp 24 Stunden gedauert nach der Veröffentlichung unserer letzten Ausgabe. Da gab es wieder einen Terroranschlag. Nizza. Und dann gab es Würzburg und was auch Augsburg und München. Überhaupt völlig unkoordiniert. Der Terror als solcher. Also, wie man auf die Idee kommen kann, als Islamist in einem deutschen Zug ein paar Koreaner umzubringen, was das jetzt mit dem rechten Glauben an Allah zu tun hat, ungefähr so sinnvoll wie als rechtsradikaler Rassist selber Ausländer zu sein und ein paar Leute, von denen man denkt, huch, da gehen Ausländer zu McDonald's. Boah. Also eigentlich hätte man diesen Sommer komplett, was das angeht, streichen müssen, weil die Terrorereignisse untereinander so widersprüchlich sind, dass es überhaupt nicht mal durch die Brille der CSU Sinn macht. Ja, das ist, glaube ich, fürchte ich, so der Punkt. Wir sind gesamtgesellschaftlich an der Stelle angekommen, wo nichts mehr Sinn ergibt und Logik keine Rolle mehr spielt. Und in meiner Gegenthese zu deiner ist, der Blödsinn hört nicht auf. Ja, aber das ist ja das, was ich sage. Blödsinn. Es ergibt halt alles keinen Sinn mehr. Ja, aber also ergab noch nie Sinn. Ich möchte meine Serienmörder gerne, dass die zu bestimmten Uhrzeiten in einem bestimmten Raster im Stadtplan. Du möchtest so Fähnchen auf die Karte machen, ja, und sagen, morgen ist wieder Vollmond im Zeichen des Zwillings, da wird er wieder zuschlagen. Richtig. Und dicke Frauen mit blonden Zöpfen, jetzt aufgepasst. Exakt. Und all das ist nicht mehr möglich. Ich finde überhaupt dicke Frauen mit blonden Zöpfen aufgepasst. Wir kommen noch mal rein. Hallo, dies ist Lucky und Fred, der fröhliche Podcast. Ja, kaum war der Sommer verklungen, schon war die AfD in 10 Parlamenten. Jetzt seit Berlin, Mecklenburg. Wusstest du, dass man es trotz des ZK Mecklenburg, also sozusagen mit langem E, spricht? Ja. Hammer, ne? Wissen die wenigsten. Ich hätte gerne einen Mecklenburger mit Doppelvorpommern. Hätte ich eben nicht gerne. Da wohnen ja nur. Was mich besonders aufregt, ist, dass Gegenden wie Usedom oder Rügen, die in der DDR privilegiert waren, weil das so Bonzenurlaub und natürlich auch breite Bevölkerungsschichten als Urlaubsort diente und die direkt nahtlos weiter privilegiert waren, weil der Westbürger da auch mal gerne hinfährt nach Bansin und Heringsdorf und Ahlbeck. Und das ausgerechnet die dann auch noch zu 30% rechtsextrem, rechtspopulistisch und Nazi wählen, also NPD war da auch schon stark. Ich meine, wie ist das, wenn du dann abends nach Strandspaziergang und lecker Fisch essen, dein Haupt auf das Kissen niedersinken lässt und dich denkst, das hat eben ein Nazi glatt gestrichen. Selbst wenn du sagst, 30% haben irgendwie AfD gewählt, dann musst du die Wahlbeteiligung mit einrechnen und sowas, dann ist es immer noch der Großteil der Leute da, die nicht AfD gewählt haben. Also und ich habe da mal Urlaub gemacht und du, das Komische ist, du siehst ja nicht, wie in einem anderen Land, oh, mir fällt auf, dass Frauen hier verschleiert gehen, dass hier viele Menschen dunkle Hautfarbe haben, dass hier, was weiß ich, das Eis billig ist, sondern dir fällt nach einer Viertelstunde auf, dass etwas fehlt, nämlich der Migrant da auf Usedom in den Strand, Kaiserbädern heißen sie, ne? Also es ist nicht so, dass dich irgendwas anspringt, sondern irgendwann denkst du, irgendwas ist hier komisch, irgendwas irritiert mich und nach einer Viertelstunde sagt man, ja stimmt, hier wird immer noch kein Türken gesehen. Das heißt, du bist auch nicht von Ausländern bedient oder sowas? Nee. Also da gibt es wohl Pizza und Döner, aber das macht ja Horst und Helga. Und leider dann hast du auch das Gefühl, okay, das sind nicht nur Wahlergebnisse von irgendwelchen besonders hyperaktiven Kindern, sondern nee, das ist schon die Grundstimmung hier. Leider. Pack. Aber haben die dann was gegen Ausländer, weil sie nicht kennen? Also es ist ja meistens so, dass in den Gebieten, wo besonders wenig Ausländer wohnen, besonders also, gerne ja, Nazis. Ich finde, es ist vordemokratisch, weil die Haltung ist ja nicht, uns gefällt oder missfällt etwas an der Politik, das ändern wir jetzt durch unsere Wahlentscheidung oder unser bürgerschaftliches Engagement, sondern es ist eine Attitüde, mit der wie Eltern der Staat beschimpft wird, als dass er etwas für die anderen tut und nicht für uns. Also so eine Art Kritik an Verteilungsungerechtigkeit auf der intellektuellen Flughöhe von die Eltern geben den Negerkindern Schokolade und wir kriegen wieder nichts. Darin macht man sich selbst zum Kind und das ist die Pathologie von Vordemokratie. Die haben noch gar nicht begriffen, dass sie selber die Träger dieser Gesellschaft sind. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Dann können wir nahtlos wieder anschließen an die inneren und äußeren Kinder von Donald Trump und Horst Seehofer, die sich ja auch aufführen wie, sagen wir mal, 3- bis 15-Jährige. Also Seehofer, der jetzt zum wiederholten Mal mit dem endgültigen Bruch droht. Und Donald Trump, dessen gesamtes Verhalten eher an das eines 3- bis 8-jährigen Einzelkinds erinnert. Mir fällt gerade auf, es gibt wahrscheinlich zwischen beiden eine Verbindung. Nämlich, eigentlich hatte Horst Seehofer gesagt, es ist nur noch eine Frage, ob es jetzt die Aigner wird oder der Dobrindt oder der Söder. Aber ich bin weg. Davon keine Rede mehr. Also die Terroristen haben, wenn dann, Horst Seehofer geholfen, weil er jetzt auf einmal schon fast die Kanzlerhoffnung einer sich radikalisierenden oder ins Völkische zurückbewegenden CDU ist. Ähnlich Trump, wo man sagt, eigentlich ist er pleite, wenn er jetzt nicht US-Präsident wird. Also sehr egoistische Motive doch bei beiden. Ja. Mindestens mit in der Auswahl. Und deswegen werden die beiden auf gar keinen Fall die Demokratie irgendwie retten, weil sie haben sozusagen niedere Motive. Also da muss man sich eher wünschen, dass dahinter noch jemand kommt, der einigermaßen bei Pappe ist, bei den amerikanischen Konservativen und bei den deutschen Reaktionären. Ich finde ja, die CSU könnte von mir aus gerne sofort aus der Bundesregierung austreten, könnte Bayern mitnehmen aus Deutschland raus. CDU und SPD hätten immer noch 448 von 631 Sitzen im Bundestag. Das ist eine solide Mehrheit. Die CSU wäre die kleinste Oppositionspartei. Was man auch nicht vergessen sollte, ist, es gab in der Geschichte der Bundesrepublik zwei Unionsspitzenkandidaten, die von der CSU kamen. Und beide haben die Kanzlerschaft eines eigentlich schon sehr angezählten SPD-Kanzlers jeweils verlängert. Nämlich Strauß gegen Schmidt und Stoiber gegen Schröder. Meine erste Bundestagswahl, wo ich wahlberechtigt war. Das prägt natürlich. Wo auch die Grundtendenz eigentlich war, bei allen Menschen, von denen ich gehört habe, Hauptsache Stoiber verhindern. Und jetzt weiß man nicht, ob vielleicht dann doch ganz viele Leute sagen so, ja, den Seehofer dann vielleicht doch. Also wenn die sich jetzt ausrechnen, dass sie alleine dann irgendwie mit Seehofer irgendwie die Punkte einfahren, das glaube ich nicht. Ich glaube, an der Stelle gibt es dann genug Leute, die sagen, ja, dann doch lieber. Und aus Versehen wird dann irgendein SPD-Mensch Kanzler. Möglicherweise ist das auch der Hebel von Seehofer, dass er den suggerieren kann, die Merkel schafft es nicht mehr. Und deswegen müsst ihr jetzt mich nehmen. Auf der Linken ist es immer so, dass man sich gerne auf ein Programm einigt. Diese Politik braucht beides. Deswegen war das ja doch eine genialische Zeit, dass man einerseits mit Merkel eine Person hatte, die von rechts, na wir haben halt nichts anderes, bis Frauen und damit liberal-urbanes Milieu, Feministin überzeugte als Person. Und gleichzeitig diese Person dann sagte, und ein Programm habe ich sogar auch, nämlich das von der SPD. Das war one size fits all. Also da konnte man sich zufrieden zurücklehnen. Jetzt ist das leer gereizt, weil die CDU das komplette Programm der SPD aufgegessen hat. Also die SPD liefert auch einfach keine neuen Ideen mehr, weil sie desolat ist. Und weil sich diese komplette Inhaltslosigkeit, dieser Pragmatismus von Merkel erschöpft hat. Ja, aber ist es nicht interessant, dass quasi die von Journalisten ja jetzt schon gierig herbeigeschriebene Kanzlerinnendämmerung, dass die in dem Moment begonnen hat, wenn man das mal so sagen will, indem Angela Merkel begonnen hat, eigene Ideen vorzutragen und nicht mehr nach Aktenlage zu verwalten, sondern quasi mit ihrem berühmten Wir schaffen das. Das sie inzwischen schon fast dementiert, ne? Also wo sie in einem Tagesspiegel-Interview gesagt hat, ach, sie würde sich doch wünschen, das würde nicht mehr so oft gesagt und es sei ausgeleiert. Und ja, es ist aber auch tatsächlich, also wenn man es als Satz nimmt, ist es auch einfach unglücklich, einfach auf der sprachlichen Ebene, weil unklar ist, wer ist wir, was heißt schaffen und was ist das? Was soll geschafft werden? Es ist ein Satz von absoluter Unklarheit, der aber... Sie könnte im nächsten Wahlkampf plakatieren, es hat uns geschafft. Ja, ich möchte jetzt aber hier deiner Kernthese widersprechen. Ich habe sie noch gar nicht formuliert. Doch, deine Kernthese hieß, dass Merkel jetzt einmal sozusagen aus dem Herzen raus regiert hat oder einmal selber programmatisch richtungsweisend geworden ist und dass sie sich da prompt auf die Fresse legt. Ja. Ja, und selbst das war kein Programm von ihr. Also es liegen, glaube ich, 4 oder 5 Wochen zwischen diesem denkwürdigen Ereignis, wo Merkel dem palästinensischen Flüchtlingsmädchen Rehm in einem Bürgerdialog ihre Haltung so erklärt, dass hinterher der Palästinenser weint, und zwar gründlich. Auch wenn du hier die Kanzlerin triffst, ich werde dir nicht helfen, ich kann dir nicht helfen, wir haben unsere Regeln, hier kann nicht jeder reinkommen. Da steht ja AfD, NPD, Klientel stramm und sagt, jawohl, bravo, endlich sagt's mal einer, und da kann das Ausländermädchen rumheulen, wie es will, wir lassen uns nicht erweichen. Und 5 Wochen später ist Merkel die Gottmutter der offenen Arme, das ist nicht mehr mein Land, wenn man hier kein freundliches Gesicht mehr zeigen kann. Das war keine richtungsweisende Politik, und das ist mir auch zu verliebt, in diese kalte, kluge Machtwissenschaftlerin Merkel zu glauben, jetzt hat sie einmal aus dem Herzen regiert, die ganzen Ausländer so lieb gehabt. Hat sie nicht. Woher kam dieser O-Ton beim Mädchen Rehm? Woher kam ihre stocksteife Haltung zu migrationspolitischen Themen bis dahin? Es gibt ja die These, dass dazwischen das Foto lag, dieses ertrunkenen 3-jährigen Flüchtlingsjungen, und das eventuell bei Frau Merkel. Das finde ich echt männerfeindlich, dass man dann, nur weil sie einen anderen Chromosomensatz hat, denkt, naja, die macht jetzt da Politik aus dem Herzen. Also Lustfantasien darüber, welches Flüchtlingsfoto Gerhard Schröder oder Joschka Fischer zu welcher Intervention bewogen haben, habe ich nicht gehört. Das finde ich echt männerfeindlich. So. Du Mädchen. Nochmal auf dieses Wir schaffen das zurück. Also erstens ist es irgendwie aussagelos. Zweitens ist es eine Paraphrase des CDU-Wahlkampfslogans von 1983. Gemeinsam schaffen wir es. Ja. Helmut Kohl, wir werden es schaffen. 1990 zur Wiedervereinigung. Barack Obama, erste Kampagne. Yes, we can. Wir schaffen das, und Yes, we can ist jeweils die deutsche und englische Version von Bob der Baumeister. Oh. Dieses Wir schaffen, das ist ja quasi zum anironisierten, ja, ich möchte nicht sagen Glück auf, Heil Hitler, sonst was geworden, aber wenn du Kommentare liest bei Facebook, was du nicht tun solltest, ich warne dich da einfach nur schon mal, aber unter ungefähr jeder Meldung, die aus dem Nachrichtenticker der Polizei Bochum oder jeder anderen Polizei wahrscheinlich auch bei Facebook eingeht, wirst du irgendwo jemanden haben, der ironisch Wir schaffen das sagt, weil er erstens davon ausgeht, dass das jetzt gerade wieder Flüchtlingsmenschen sind, die das Verbrechen verübt haben, womit er mehr wüsste als die Polizei, die gerade fragt, wer weiß, wer dieses Verbrechen verübt hat. Und zweitens ist das halt, diese Leute schreiben dann immer, Ausländer, Gutmenschen, aber wir schaffen das. Und ich verstehe ja schon die Grundaussage, wir schaffen das, weiß ich ja nicht so genau, was eigentlich gemeint ist, aber was ist denn das Gegenteil von wir schaffen das? Also mal anders gefragt, was wäre denn die Situation, wo du als Politiker dich hinstellen müsstest, dürftest und sagen könntest, nee, tut uns leid, damit kommen wir nicht klar. Hat George W. Bush, nachdem das World Trade Center in Flammen und eingestürzt ist, stellt es wieder hin, weil das schaffen wir nicht. Hat er gesagt, Entschuldigung, wir strecken unsere Waffen, das schaffen wir nicht. Hat also ganz sicher ist es, gibt dir recht, ein interessanter Punkt. Das ist ein Nullsatz, so ähnlich wie damals Merkel und Steinbrück die Spareinlagen garantiert haben. Einfach weil im Gesetz steht, sie müssten die Spareinlagen garantieren. Mehr war es ja auch nicht. Ich glaube, es ist so ähnlich, wie ich glaube, Ludwig Erhard mal gesagt hat, dass, da war noch Wirtschaftsminister und nicht vorübergehender Bundeskanzler, dass 50% der Wirtschaft Psychologie seien. Sprich, indem du behauptest, dass du es schaffst, schaffst du es. Man kann auch sehr viel trinken und sagen, wir schiffen das. Irgendwann ja. Ja. Oder runter von der Schiene. Wir schiffen das. Das fände ich gut für so eine Seekontainerfirma. Also wenn bei Erhard schon 50% der Wirtschaft Psychologie sind oder Gefühl, das greift ja auch gerade ganz schrecklich um sich, diese gefühlte Wahrheit. Es gibt das statistische Faktum, dass die Leute so fühlen. Umgekehrt hat die Bundesrepublik Deutschland derzeit ja das interessante Phänomen, dass wir einen Rekordhaushaltsüberschuss haben von 38 Milliarden Euro, dass wir 120.000 Arbeitslose weniger haben als letztes Jahr um die Zeit, und dass man in einer rein naturwissenschaftlichen Versuchsanordnung sagen müsste, holt doch mal noch 1 Million Syrer rein. Das hat ja super funktioniert. Aber tatsächlich, also geht die politische Debatte genau zur sozusagen Materialisierung von Vorurteilen hin und man muss sich irgendwie Kräfte, große Kraftanstrengungen übernehmen. Selbst Fortschrittliche oder Liberale sagen, ja, aber die Arbeitslosenstatistik ist ja gefälscht und ja, der Haushaltsüberschuss kommt ja nur daraus, dass wir die Griechen verarschen. Mag auch alles seine Berechtigung haben, nur objektiv geht es uns mit dem Wir schaffen das Paket Volume 1 besser als vorher. Nur dass Frau Merkel selber den Hintern nicht im Hosenanzug hat, zu sagen, ey, habe ich super gemacht. Ja, Frau Merkel, deren Politik und deren Wahlkampf ja jahrelang daraus bestand, die Leute darauf vorzubereiten, dass es schlimmer wird, dass wir sparen müssen, dass wir uns darauf einstellen müssen und sowas. Mhm. Die erntet jetzt natürlich auch quasi die Früchte ihrer eigenen Furcht, die sie gesät hat. Mhm. Dass die Leute es irgendwann geglaubt haben. Ja. So, jetzt kommt es auch, Dicke. Ja. Verstehe. Ach, es ist so eine Verberlinerung Deutschlands. Weißt du, in Berlin stehst du auf einer Rolltreppe, wenn du von der U-Bahn hochkommst und hinter dir blökt schon einer los. Nee, junger Mann, links stehen, rechts gehen, so haben wir nicht gewettet. Die gehen sich gegenseitig so hochneurotisch auf die Nuss in dieser inzwischen fast, ich weiß nicht, 3,5 Millionen Stadt, dass die fürs Pupsen eine Regel haben. Und da kommt auch die Polizei und kontrolliert das, wenn sonst nichts funktioniert in Berlin. Und dieses Verliebtsein ins Misslingen, dieses Hochsensibelsein für was wieder alles nicht geht, habe ich immer als einen Grund empfunden, da nicht zu leben und mich zu freuen, wenn ich wieder nach Hause darf, im Besten. Und jetzt verfolgt mich das. Jetzt sitzen die ja auch schon überall rum. Ich glaube, auch die Hälfte von so einem Flughafen BER oder von irgendwelchen Großprojekten, die nicht funktionieren, ist die Begeisterung darüber, dass es nicht funktioniert. Dass man jetzt aber mal hassen kann und verachten kann und sich selbst überhöhen kann, weil zu meiner Zeit gab es das ja nicht, aber heutzutage bla bla bla. Und in dieser Gehässigkeitsrepublik, da bin ich aber heimatvertrieben. So. Du hast ja mal als Fernsehmoderator gearbeitet. Mittelerfolg. Also ja, eigentlich schon erfolgreich auch. Wie bist du mir jetzt da drauf gekommen? Ich hatte die Spur verwischt. Die letzten Jahre nur noch Jobs in der Pornobranche. Es ist mir eingefallen, denn Donald Trump war letzte Woche bei Jimmy Fallon zu Gast. Mhm. Und bei Leni Riefenstahl. Genau, Leni Riefenstahl, wie die Amerikaner ihn jetzt nennen. Und konnte da ja womöglich Punkte sammeln als lustiger, halbwegs selbstironischer Onkel. Und da ist mir wieder eingefallen, dass Franz Schönhuber ja mal bei Thomas Gottschalk in der Sendung, in der Late-Night-Show zu Gast war, was Gottschalk auch heute immer noch als seinen Fehler so vor sich herträgt, deswegen auch in Interviews sagt, er würde also keine AfD-Leute irgendwie zu sich in die Sendung, wenn er eine hätte, einladen. Einfach, weil er selber weiß, dass er daran nur scheitern kann. Ja, Thomas Gottschalk hat diesen Vierteljahresrückblick, der, glaube jedes halbe Jahr kommt, nee, den sie nach der ersten Sendung RTL und Spiegel TV überarbeiten. Aber der Thomas ist gerne nett zu Menschen. Das kann man jetzt im Unterhalter auch nicht übel nehmen. Und das Prinzip scheitert in dem Moment, wo du Leute da hast, wo es mit Nettsein halt einfach nicht getan ist. Das kann aber auch mal, ich finde ja auch Christian Lindner von der FDP sein oder Sigi Gabriel. Also das große Missverständnis ist immer das, wenn solche Leute früher, die Republikaner, eben Schönhuber oder Dr. Frey oder was einem da alles ins Studio geschwemmt wurde, dass man dann plötzlich total aggressiven Mastino-Journalismus können musste. Mhm. Während wenn man das Gleiche gegen im Rundfunkrat vertretene Parteien anwandte, hatte man ein echtes Karriereproblem. Also ich finde, das Problem fängt da an, dass man halt Gabriel und Lindner und Merkel nicht so anfasst. Als sie bei Radio 1 die ganzen Spitzenkandidaten zu Gast hatten, ich habe als erstes das Interview mit dem AfD-Spitzen-Pasterski gehört und dachte, hui, die gehen da aber richtig hart ran. Mhm. Und hatte auch so dieses Gefühl erst so, sind die vielleicht zu streng ist, macht das jetzt irgendwie den großen Unterschied. Und dann habe ich die anderen Interviews gehört, wie auch der FDP-Mann voll eins mitgekriegt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, das verteilt sich so gut. Die sind halt zu allen derart streng und so ist es brutal, richtig. Wo die, glaube ich, auch nicht mitgerechnet hatten, in so einer fröhlichen Frühstückssendung einmal komplett zerlegt zu werden, alle. Da ist dann natürlich aber auch die Reaktion der AfD-Klientel war dann immer, die anderen Parteien werden nicht so angegangen. Wahrscheinlich noch nicht mal gehört, die anderen Parteien. Mhm. Aber ja, nur anekdotische Wiedergabe. Sehr gute Beobachtung. Sehr, sehr gut. Ich mache mir da eine Notiz. Ja. Ohne Stift, aber Hast du keinen Mont Blanc? Doch, natürlich habe ich einen Monte, hier liegt er doch. Der ist ja tatsächlich, ja. Klar. Ist er aus dem Bundestag? Nee, ist ein Damenmodell, was mir auch eine Dame, nämlich meine Liebste, geschenkt hat. Und ich kann da einfach sehr gut mitschreiben. Das heißt, du würdest ihn weiterempfehlen, auch für Abgeordnete? Das ist auch so, ne? Man ist wahrscheinlich wohlfallend, ein richtig dummer Fehler, sich da jetzt die Taschen voll Stifte noch zu machen, wie, wer war es, Profalla? Der auch noch das Parlament verließ und dann nochmal richtig reingepackt hat, aber mein Gott. Ein Hamsterkauf. Ich habe heute gesehen, im aktuellen Netto-Markendiscount-Prospekt ist tatsächlich so eine Doppelseite, die Regierung empfiehlt Vorratskauf. Echt, sind Sie darauf eingestellt? Ja, hier für 47,36 Euro einmal das Komplettpaket für 10 Tage. 1961 gab es schon mal die Aktion Eichhörnchen, auch von diesem Bundesamt für Katastrophenspaß ausgerufen. Und das ist total schief gegangen. Erstens, weil die Eichhörnchen ja ihre Vorräte da vergraben, wo sie nicht wiederfinden. Dadurch Hüter und Gründer des Eichenwaldes sind, der dann daraus wächst, aus den vergrabenen Eicheln. Und zweitens, weil die Leute gesagt haben, A, haben wir keinen Bock auf Konserven und B, Verfallsdatum. Das heißt, wenn du dir 100 Konserven in den Keller stellst, musst du ja irgendwann die erste essen. Dann musst du die 101. Konserve dazu kaufen. Das heißt, du hast eigentlich ein neues Hobby. Du zählst nur noch Konserven und Verfallsdaten. Und die Schätzungen über Aktion Eichhörnchen waren, dass es unter 1% der damaligen Bundesbürger 1961 waren, die mitgemacht haben. Mein mir persönlich unbekannter, inzwischen verstorbener Großonkel hatte angeblich unterm Haus einen Atomschutzbunker. Cool. Und du brauchtest immer einen Probenraum für die Band. Hat man da nicht genug geredet bei Einsatz zu Hause? Ich habe den tatsächlich nie kennengelernt. Also obwohl er vor 2 Jahren erst verstorben ist, habe ich den nie kennengelernt, weil er bei Familienfeiern und sowas nicht da war. Nee, der war in seinem Bunker. Richtig. Und hättet jetzt, er da mal gefeiert. Jetzt, bei jetzt, Dosenmargarine. Jetzt ist halt auch meine Großtante gestorben und das ganze Hausstand wird aufgelöst. Und es stellt sich raus, dass die also nicht nur offensichtlich mutmaßlich dann Konservendosen und sowas hatten, sondern auch Pelzmäntel, Maßanzüge und Alkoholvorräte für die nächsten 100 Jahre. Für den Tag X. Also tatsächlich jemand, der sehr, sehr gründlich in der seiner Vorratshaltung vor, war. Ja, schön. Der Demeser versucht Law and Order. Und der tapst da aber auch durch, wie Winnie the Pooh durchs Minenfeld. Und wo immer er denkt, boah, das ist doch mal ein recht populistisches Thema, tritt er halt rein und die Leute lachen. Also, dass er jetzt die durch verschiedene einander in der ideologischen Ausrichtung widersprechende terroristische Ereignisse, dass er das nochmal weiter ankocht, indem er sagt, und außerdem auch Tubenmarmelade. Und wir dann alle sagen, Mensch, da wählen wir aber CDU für die gute Idee. Aber das ist ja, glaube ich, auch wieder ein großes Medienmissverständnis gewesen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dieses Zivilschutzkonzept seit Jahren in der Mache gewesen, hat eigentlich immer existiert. Es gab nur kein aktuelles. Und das ist jetzt halt irgendwie nach oben gespült worden. Und ehrlich gesagt, würde ich mir auch mehr Sorgen darüber machen, ob unsere Stromnetze das aushalten vielleicht und wir nicht deshalb im Dunkeln sitzen, als jetzt durch irgendeine Form von Terrorismus. Also Also nachdem die Bombe implodiert war, hat Demeser das gesagt. Nur die Idee, dass das gar nicht mehr Zivilschutz heißt, sondern zivile Verteidigung und damit eben so einen kriegerischen Anstrich kriegt, die ist schon aus seinem Haus. Und da hätte er es ja auch einfach noch mal einen Monat liegen lassen können, wenn er nicht gewollt hätte, dass es mit den Terrorthemen koinzidiert. Also ich glaube schon, das ist einfach mal alle Gagschreiber rausschmeißen, neue kaufen. Es gibt genug schlechte Fernsehsendungen, die eingestellt werden. Auf diesem Arbeitsmarkt ist immer was zu holen. Selbst Ralf Kabelka geht bei Böhmermann anschaffen. Also Demeser, Und dann bricht wieder so eine Debatte über ein Burka-Verbot vom Zaun, wo alle mit einer Lautstärke diskutieren. Außer Burkhard Hirsch, dessen Stimme uns da am meisten fehlt. Richtig. Ist das nicht doch eine Rache der CDU daran, dass ihr der ehemalige nordrhein-westfälische Innenminister damals so auf den Nuss gegangen ist? Das Burkhard-Verbot. Burkhard Weber ist der Sportchef von Sky. Wer sagt, diese Bundesliga-Berichterstattung, dieses reißerische und immer Bulimisten in den Wickelgardinen, die irgendwelchen stillgelegten Profispielern beim Kommentieren Mineralwasser reintragen müssen, das geht zu weit. Burkhardt-Verbot bei Sky Sport. Hubertus Meyer, Burkhardt. Das gut gelaunte Schwarzbäckchen, aber alle Male. Hat im Studio Hamburg in einem desaströsen Zustand hinterlassen, muss jetzt saniert werden. Ist schon saniert. Ist schon. Aber auch da, wo dann die vernünftigen Stimmen immer wieder dazwischen rufen, Entschuldigung, wir sprechen über eine zweistellige Zahl von Burka-Trägerinnen in Deutschland und alle anderen da so drüber wegbrettern und über Kopftücher sprechen, worum es jetzt wirklich nicht ging und sowas. Und du dich so fragst, wann genau hat das aufgehört, das Vernunft, Argument, Fakten, irgendeine Art von, jetzt noch nicht mal Rolle spielen, aber vielleicht irgendwie korrigierend eingreifen können in so eine Debatte? Ich glaube, es ist Angst, Angst, Angst. Ich glaube, ich bin Insasse der zweiten Generation, der gesagt wurde, ihr sollt es mal besser haben. Ich weiß nicht, ob das deiner Generation wurde das noch gesagt? Nee, ne? Nee, also... Und definitiv begleite ich das Leben meiner Kinder mit dem Gedanken, hoffentlich wird es nicht viel scheißer als meins. Also was diese unglaubliche, glückselige, lange Phase von Frieden in Zentraleuropa, mit Ausnahme Jugoslawien inzwischen, angeht und natürlich den materiellen Wohlstand hier in Deutschland. Das heißt, irgendwie wissen wir, das geht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so großartig weiter. Ja, und da wird schon mal die Arschkarte verteilt. Ich finde es aber, also es ist, während es passiert, ist Geschichte ja unglaublich schlecht zu bewerten. Es heißt ja dann auch immer wieder, dass die Geschichte erzählt wird von denen, die gewonnen haben. Und also von uns. Ja, und die Frage ist, ist das gerade quasi so der Backlash von 68, von Emanzipation, von Friedensbewegung, Umweltbewegung und sowas? Schwingt das Pendel jetzt zurück nach rechts ins Konservative oder ist es das letzte Aufbäumen von rechts, von Konservativismus und dann haben wir es irgendwann überwunden und haben vielleicht wirklich einen progressiven Humanismus und die ganzen blöden Ausländerfeinde und Sexisten und weiß ich nicht was, sind dann einfach weg. Also natürlich wäre diese das Pendel schlecht zurück Theorie, das ist die Depressive. Das müsste unsere Kampfbereitschaft schüren, um die Errungenschaften seit 68 zu verteidigen. Das ist jetzt nur noch mal ein letztes Aufbäumen, da kann man die Hände in den Schoß legen. Das finde ich gefährlich, selbst wenn es so wäre. Vorschlag Nummer 3, die Bevölkerung ist unfassbar viel träger als diese kleine politische und Meinungselite, die da oben rumkaspert. Wenn du die Wahlergebnisse zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder auch bei der Berliner Senatswahl zusammenrechnest, dann ist Berlin halt nach wie vor eine linke Stadt und dann ist Mecklenburg-Vorpommern halt strukturell auch eher ein linkes, also kein reiches Bundesland. Es geht oft miteinander einher. Nur, dass sich die Verpackungen geändert haben. Aber wenn man AfD und CDU zusammenrechnet und noch ein bisschen Streukram, sonstige NPD, dann bist du bei diesen 40% konservativen, liberal-konservativen Rechtsradikalen, die früher in so ein Sammlungsgefäß gepackt haben. Und in Berlin sind es, egal welcher Zählweise, deutlich über 55% Linke, wenn man dann grüne Linke, SPD als Linke betrachten will. Und im Übrigen, wenn der Gabriel einen Arsch in der Hose gehabt hätte, hätten wir auch links regiert werden können. Ja. So, also da hat sich gar nicht so viel geändert. Die Bevölkerung ist träge. Unser aufgeregter Diskurs ist halt ein bisschen eher hyperventilierend. Ich habe die letzten Wochen damit zugebracht, alte Wahlwerbespots der vergangenen Jahrhunderte zu sehen, dienstlich. Und das ist ja dann sehr rührend, wenn man teilweise sieht, was die Leute geglaubt haben, wie das jetzt weitergeht oder so. Also wie zum Beispiel Franz Josef Strauß gewettert hat gegen die Ostpolitik von Willy Brandt, wo man sagt, Helmut Kohl hat am Ende quasi das geerntet, was Brandt gesät hat. Wo Strauß dann aber auch sagt, wir brauchen ein starkes Amerika und sowas. Wo du andererseits natürlich auch sagen musst, bezogen auf die ganze Sowjetunion, die wäre wahrscheinlich nicht so schnell untergegangen, wenn Reagan nicht dieses Wettrüsten gewonnen hätte im Prinzip. Und muss man nicht daraus lernen, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern dass vielleicht rechts und links Recht haben können, dass quasi eine Kombination aus beidem nach vorne führt? Und muss man das nicht quasi als Lektion nehmen, dass man zum Beispiel sagt, ja, wir können Menschen hier aufnehmen, das ist kein Problem, wir müssen die aber vernünftig integrieren, das heißt, wir müssen auch eine Leistung erbringen. Und gleichzeitig sind unsere Behörden ja aber offensichtlich auch derart gut aufgestellt, dass sie es schaffen, Terroristen im Vorhinein festzunehmen. Das liest man immer wieder und im Prinzip ist ja das die beste mögliche Nachricht in diesem Terrorismus-Kontext, ist ja, dass Terroristen festgenommen wurden, bevor sie den Anschlag verüben konnten. Ich glaube, du beschreibst gerade in fruchtbarer Eloquenz, wie wir bei uns in der SM-Szene sagen, Zuckerpeitsche und Brot. Diese Lehrformel dachte man von der wehrhaften Demokratie. Und das Aushandelbare in der Gesellschaft ist dann immer wie wehrhaft darf es denn sein, bis wir alle keine Luft mehr kriegen? Und dein Statement verstehe ich so, du sagst, das ist im Moment ganz gut im Lot. Irrer müssen wir nicht werden. Es funktioniert. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel die deutschen Behörden deutlich effektiver sind als die französischen Behörden. Finde ich gefährlich. Also ja, aber du musst auch mal überlegen, Frankreich hat zum Beispiel, das ist ja für Frankreich kein neues Phänomen, dass es Terrorismus gibt. Frankreich hat genau so eine 40, 50-jährige Geschichte von Terroranschlägen wie ungefähr jedes andere Land in Europa. Nee, Frankreich hat anders als Deutschland, ohne dass wir uns darauf was einbilden können, 300-400 Jahre imperialistische und koloniale Geschichte. Frankreich hat in Syrien mitgebombt, als wir noch gar nicht wussten, was ist da eigentlich Trumpf. Frankreich hat sich bei allen kolonialen Verteilungen immer vorne mit bemüht, Länder zu besetzen, hat daher auch eine ganz andere Migration, nämlich eine Zuwanderung von Menschen, die ab guten Tag Insassen der Kolonie, also minderwertig waren, und hat diese Tradition bis heute durchgeschleppt. Das heißt nicht, dass es ein großes Verdienst etwa der Deutschen gewesen wäre, keine Kolonien zu haben. Wir haben ja unter anderem deswegen auch wertvolle Anregungen zur Gründung des Ersten Weltkriegs gegeben, weil wir da so beleidigt waren, dass wir nicht genug abbekommen haben. Aber da würde ich wirklich einladen, ganz behutsam drauf zu gucken, was dazu führt, dass in einzelnen Ländern eine Gärungssituation entsteht, dass einem die Scheiße um die Ohren fliegt. Heißt umgekehrt auch, sobald wir uns zum Beispiel von Rechtspopulisten weiter da reintreiben lassen, untereinander Streit zu haben und Rangigkeiten zu verteilen, der ist aber mehr Deutscher und hat mehr Recht hier zu sein als jener, desto mehr schüren wir das, na klar. Ich glaube nicht, dass das wirklich bei den französischen Sicherheitsbehörden, die sind doch in vielem rigider als die Deutschen, abliefern kannst. Ich hatte so den Eindruck, dass dieses Land so völlig unvorbereitet ist. Bei der WM waren die super vorbereitet auf Terroranschläge. Deswegen haben die Hooligans dann die WM zerlegt. EM, Entschuldigung. Naja, gut. Naja. So. So, ich möchte noch über Nationalhymnen sprechen, weil auch das hat ja, Sportler und Nationalhymnen haben ja eine Rolle gespielt. Hast du eigentlich Olympia geguckt? Nein. Gut, ich auch nicht. Ich hatte auch völlig recht damit. Ich war empört davon, dass das, was früher der russische Staatsamateur war, der sowjetische Staatsamateur, den konnte man jetzt nicht mehr beschimpfen, weil ich glaube, die Hälfte der deutschen Olympiamannschaft aus Bundeswehr und BGS und Polizeiangehörigen, also Staatsamateuren, besteht, beziehungsweise Vollprofis. Also braucht man was Neues, also sagt man, die haben systematisches Doping. Während unsere ja alle mit Bachblüten Spitzenleistung erbringen. Ja, mit hier, Bach. Und jetzt, genau, Thomas Bachblüten natürlich. Und wenn die Russen pfuschen, heißt es, oh, Staatsdoping. Wenn die deutschen Sportler pfuschen, heißt es, oh, russische Hacker. Also egal wie, am Ende ist der russische. Und aus diesen Erwägungen raus habe ich Olympia boykottiert und es war super. Aber ist es nicht cool, dass man Olympia immer wegen Russland boykottieren kann? Also die letzten Winterspiele, weil sie in Sochi stattfanden, ja. Diesmal, weil Russen antreten durften. Also irgendwie so Russland und Olympia-Boykott verschmelzen quasi synonym seit 36 Jahren. Ja. Aber dann hast du ja auch nicht gesehen, wie Christoph Harting, Olympiasieger im Diskurswurf, ja, bei der Nationalhymne rumgealbert hat. Nein. Ja, das macht man doch nicht. Unwürdig. Ich habe das immer nur gelesen, ja, und habe dann gestern zur Vorbereitung auf diese Sendung mir das Video angeguckt und habe kurz nochmal geguckt, ob ich das Richtige gucke, ob das vielleicht irgendwie. Nein, es war tatsächlich, der Mann stand da mit verschränkten Armen und wippte ein wenig aus den Füßen, während die Nationalhymne lief. Und es war ein Riesenskandal. Und in Deutschland haben alle geschrien, nein, das geht nicht. Oder zwei Zwillinge, die den Marathon gelaufen sind bei den Damen, die gemeinsam über die Ziellinie gelaufen sind. Hat sich der Deutsche Olympische Sportbund oder irgendwelche Funktionäre haben sich dafür entschuldigt, das könnte man nicht machen und sowas. Wo ich auch immer dachte, so, wir hätten gerade die Chance der Welt zu zeigen, Deutschland ist also gar nicht so. Also sowas wie 2006 passiert uns nicht nochmal. Ja. Hier Sommermärchen und nette Deutsche, so ein Scheiß. Sieht man, wo das endet, dann wollen die alle hierher. Eben, gerade der Syrer. Andere Nationalhymne, die amerikanische, die wird ja da immer gespielt, also auch vor Sportveranstaltungen. Und Colin Kaepernick von den San Francisco 49ers, Footballteam, Schwarzer, ist bei der Nationalhymne, hat sich hingekniet auf ein Knie und hat gesagt, solange in diesem Land hier Schwarze derart erschossen werden. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja. Was unter anderem dazu geführt hat, dass der Donald Trump, der die ganze Zeit erzählt, dass Amerika ein schlechtes Land sei, in einer schlechten Verfassung, dass er wieder great machen will, dass dieser gleiche Donald Trump gesagt hat, ja, wenn es ihm hier nicht gefällt, soll er rübergehen. Ich wäre jetzt aber dafür, dass wir gemeinsam die Nationalhymne singen, alle 7 Strophen, und unsere Zuhörer dabei machen können, was sie wollen. Sich hinknien, in der Nase bohren, sonst was. Ich glaube nicht, dass ich die 7 zusammenkriege. Es sind auch wirklich nur 3. Von der Edge bis an die Memel. Von der Mars bis an den Belt. Die zweite Strophe ist ja viel besser mit deutsches Weib und deutscher Wein. Ja. Das ist, die, da sollte man sich, man hätte die zweite Strophe, aber gut. Die dritte Strophe der niederländischen Nationalhymne handelt von Duitse Blut. Deswegen wird die nicht gesungen. Das ist auch komisch, ne? Und die Österreicher haben die gleiche Melodie und anderen Text. Gott erhalte Franz den Kaiser, was ja schiefgegangen ist als historisches Projekt. Und sehr lustig auch, dass der finnische Dichter, der Nationaldichter ist, von dem auf der Esplanade in Helsinki so ein Denkmal auch steht, wo die Tauben drauf kacken, in seinem Leben keine Zeile finnisch veröffentlicht hat, sondern immer schön auf Schwedisch. Und ich glaube, die finnische Nationalhymne musste aus dem Schwedischen rückübersetzt werden. Von ABBA. Aber wusstest du, dass man ja die deutsche, also die BRD-Nationalhymne, die DDR-Nationalhymne, die ich ja persönlich musikalisch auch viel schöner finde? Ja, weil du ein ahistorisches Gehör hast. Das ist ein sehr dumpfes, plumpes Plagiat von Goodbye Johnny, zu rumgekommen in der Interpretation von Hans Albers in dem Film Große Freiheit Nummer 7. Nee, Johnny. Und was dann einfach die Kommunisten blank gecovert haben. Ja, aber da da da da da da da da da da da und goodbye Johnny, was man. Wir können uns wieder hinsetzen. Aber der Zwischenteil aus der DDR-Nationalhymne ist dann übrigens im Star Wars-Theme weiterverwurstet worden. Mhm. Das ist ja interessant. Verstorben im fraglichen Zeitraum sind. Ich wollte noch kurz. Nein. Du wolltest noch jemanden beschimpfen oder du wolltest. Ich finde es erstens, ja, um das kurz abzuhandeln, dass die verschlafenste Mumie und die wahrscheinlich bluterkrankeste Inzestpreziöse des europäischen Hochadels eher eine gute Rede zu Migration und Fremdenfreundlichkeit hält, als dass mal irgendjemand unseren Bundesgockel-Jockel wachrüttelt. Sprich, dass der norwegische König, von dessen Existenz bis zu seiner Gartenparty nicht mal Norweger wussten, eher das sagt, was zu sagen ist, als unser grüner und total groovy und stets hervorragend frisierter Vielehen-Polyamorist im Haus Bellevue. So, zweitens. Der philippinische Präsident Duterte sprach von Surenhohn. Obama, du tust den Surenhohn. Und dann gab es da einen Übersetzungsfehler, Hurensohn, der Rest ist Geschichte. Ja, aber auch da muss man ja sagen, da hatte jemand sein Temperament nicht im Griff. Denn wenn dir Barack Obama versucht zu erklären, dass du keine außergerichtlichen Tötungen durchführen solltest, kann man auch einfach mal 2 Sekunden tief durchatmen und dann sagen, says who, oder das sagt der Richtige. Zwinker, Zwinker, Bin Laden, Zwinker, Zwinker, Drohnen. Guter Punkt. Auf diesen Angang jetzt mit Schimpfwörtern zu reagieren. Der Lucky wäre ein weit besserer philippinischer Präsident, zumal er all diese Schimpfworte auch kennt, aber eben dosiert einzusetzen versteht. Ja. Also es war jetzt nicht so ein Sensenmonat wie die anderen. Bis auf diesen 24. August, wo frühere Hamburger Bürgermeister und Bundespräsidenten, ich will jetzt nicht sagen im Dutzend, aber doch schon irgendwie, also es gab eine gewisse Häufung. Ja, wobei die beide, also Foscherau weniger als Scheel, aber beide so in dieser Altersklasse waren, wo man sagt, kann schon mal passieren. Ne? Ja. Aber es waren ja auch wieder Menschen wie Miriam Pilau dabei, wo man sagt, kann eigentlich jetzt nicht passieren. Ja, das ist auch wieder so ein Fall, wo ich so denke, warum haben die Leute eigentlich so viel Angst vor Terrorismus, wenn sie eigentlich, wenn sie es ernst nehmen, sehr, sehr, sehr viel mehr Schiss vor Krebs haben müssten. Denn die Chance, im Laufe des Lebens an Krebs zu erkranken, ist quasi 50%. Das wird mir jetzt hier zu depressiv. Der Nachbar reißt sein Dach ab die ganze Zeit, stört hier den Ton und wir kriegen alle Krebs. Nee, das möchte ich nicht. Nö. Na gut, dann lass noch schnell, lass die anderen noch abhaken. Wen gibt's noch? Kenny Baker. Kenn ich nicht. R2D2. Ah. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Und Jutta Limbach. Auch R2D2. Die sozialdemokratische Version halt. Wäre mal fast Bundespräsidentin geworden. Ja, jetzt vermutlich nicht mehr. Wer wird denn jetzt Bundespräsident? Ach, keine Ahnung. Also das ist ja jetzt dadurch, dass die doch hier und da versuchen, rot-grüne Koalitionen zu machen, siehe Berlin, ist es neu gewürfelt. Ich glaube, die Grünen würden sehr gerne irgendjemanden aufs Schild hieven, den die CDU mitwählen kann, um so ein Präjudiz im Bund für Schwarz-Grün zu machen. Deswegen, wegen dieser Bedingungen, ist es im Moment schwer, das vorherzusagen. Dann sage ich jetzt Joschka. Ich habe mich schon bei der Merkel mit UNO-Generalsekretärin so vertan. Ich glaube, Joschka möchte einfach ohne Arbeit total wichtig sein. Warum dann mit? Na gut. Eigentlich denke ich, dass der total schlechte Laune hat, weil der muss doch denken, dass es alle falsch machen, dass er weiß, wie es geht und sicherlich auch nicht leicht. Okay. Lucky, es war mir eine Ehre. Mir auch. Dir zu zeigen, was hier für ein Krach ist. Das ist, hier wird noch gearbeitet. Guck, hier sind noch Arbeitsplätze im Handwerk, wahrscheinlich auch wieder Ausbildungsplätze frei. Wir können gleich mal fragen. Jetzt ist aber hier wirklich, jetzt wird Straße gekehrt und alles. Mhm. Wir werden rausgekehrt hier aus dem schönen Studio in Dortmund. Wie heißt der Stadtteil? Ich hab's schon wieder vergessen. Hombruch. Naja, eigentlich Barup. Barup-Hombruch, so auf der Grenze. Ah. Mhm. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes. Das ist irgendwie wichtig. Mhm. Mehr Podcasts bei Soundcloud unter dem, ich weiß gar nicht mehr warum, Namen Küppers Bushido. Das hatte sich mal so ergeben vor, ich glaube, inzwischen fast gut 3 Jahren im Zuge der Sendung Tagesschau. Stimmt. War das überhaupt eine Sendung? Wir wollten es machen, haben es aber nicht gemacht. Wir wollten dich rappen lassen. Ja. Gegen Bushido, der damals... Aber dann hat Franz Josef Wagner gegen Bushido gerappt und damit war die Sache gegessen. Ich habe Country gesungen. Ja. Mit Wechselpass. Ja, du bist auf Facebook, Lucky und Fred sind auf Facebook, Pro Bono TV ist auf Facebook und auf YouTube und auf Twitter. Ich bin auch bei Twitter als Einheinser. Und ich habe einen neuen Newsletter. Man kann auf meinem Blog www.coffeeandtv.de kann man sich eintragen und meinen Newsletter bestellen, den ich ungefähr einmal in der Woche verschicke und wo ich so schreibe, was ich gelesen habe, was ich gehört habe. Ah. Statt irgendwie meine Freunde zu belästigen, belästige ich jetzt einfach Leser. Ich glaube, das lese ich mal. Ich glaube, das ist eine pfiffige Sache. Das schaue ich mir mal an. Trag dich ein. Dann lass uns diese Sendung mit Würde irgendwie zu Ende bringen. War ja eigentlich jetzt, war gar nicht so schlimm, ne? Er hat gar nicht gebohrt. Das liebt das nochmal auf das Thema Zahnärzte zu sprechen kommt. Du kannst jetzt gehen. War da was? Entschuldigung, offensichtlich ein Wunderpunkt. Bei Herrn Güppersbusch. Das, liebe Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 15. Ausgabe des Podcasts Lucky und Fred. Wir hören uns, wenn alles gut geht, wieder mit der 16. Auch jetzt relativ zeitnah, ist kein Sommer dazwischen, wo man Sommerpause machen müsste, ne? Nee, können wir im Oktober mal so gucken. Vor Weihnachten auf alle Fälle. herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Lucky. Ich esse jetzt einen von den Keksen. Bitte. Hier. Aber da lässt man das Mikro noch offen. Ja. Die habe ich gestern in der Tanke geholt, weil ich so einen Hunger hatte. Und so lecker, ne? Hm? Also es könnte drinnen noch so gentechnisch erzeugtes Apfelimitat sein. Das wäre auch sehr lecker. Die gibt es im Automaten im RTL Hauptstadtstudio. Oft fahre ich nur noch deswegen nach Berlin. Aber Lidl, der hier ist auch lecker. Lidl plakatiert jetzt mit Gen over. weil jetzt alle Discounter unglaublich umweltfreundlich und also quasi... Der Discounter ist der Biomarkt der Zukunft. Ja. Aldi hat auch so eine Plakatkampagne, wo nur geile Leute vernünftige Sachen bei Aldi kaufen. Also auch im Radio. Ich glaube, dass auch eben die Werbung zunehmend dem Dokumentarplakat weicht. Und es ist immer so schön, diese Lidl-Werbung gehen over neben der Bundeswehr-Rekrutierungskampagne. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Lass dir schmecken. Ich guck mal, welche 58 SMS ich in... Boah, 9 Stück. Sind da wichtige Leute bei? Glaub nicht. Sehr da so einen Mundschuh sehe ich von hier. Ah ja, es sind total wichtige Leute dabei. Wir moderieren jetzt einfach, bis die SD-Karte voll ist. Gnadenlos. Man könnte das jetzt auch so im Feld runterziehen, aber ich finde, wir lassen die Hörer jetzt einfach dran, bis irgendwas passiert, ja. Ach, ich muss gleich auch nochmal wieder meine Intimbehaarung rasieren. Ach, da hast du noch Haare? Ja, wo denn sonst? Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.